Welche Rückschläge diese Niederlage überall in Sachsen, Polen, Ungarn brachte, wie selbst der treue Bonifaz von Tusszion eine Zeit für die Befehle des Kaisers taub war. Nur mit dänisch-englischer Flottenhilfe konnte er 1048 den Trotzigen bezwingen. Da war denn allerdings der Dirk, der Dietrich von Holland, gefallen, der trotzige Gottfried hatte Kirchenbuße tun müssen und Oberlothringen war in die Hand des Grafen Gerhard gekommen, der das Land nun fest in den Händen hält. Nun aber plötzlich diese Ehe mit Beatrix von Tusszion, die ihrem Gemahl nicht nur die Eigengüter des kinderlosen ersten Gatten, sondern widerrechtlich auch die Reichslehen zubringt, die als Lothringerin die Rechte Gottfrieds auf dieses Land zu stärken vermag. Dem Kaiser, der eben noch 1054 neuerdings gegen Balduin von Flandern angezogen war, ist klar, dass er dies nicht dulden kann. Er beschließt, den Zug nach Italien seinen Gegnern zu beweisen, dass er noch lebt und nicht die Augen schließt, wenn Gottfried neuen Streit und neue Bosheit vorbereitet. Außerdem wird er unten seinen treuen und gewiss auch gegen Tusszion zuverlässigen Freund Viktor II. Zu stützen haben. Allein bevor der Kaiser nach Italien aufbricht, lässt er sein erst vierjähriges Söhnchen in Tribur von den Fürsten zum König wählen. Nicht leichten Herzens zieht er im Frühjahr 1055 über die Alpen. Hier geht allerdings alles gut. Rasch treibt er Gottfried aus dem Land, der natürlich zu dem Grafen von Flandern flüchtet. Beatrix und ihre Tochter aus der Ehe mit Bonifaz nimmt er dann mit sich nach Deutschland. Mathilde aber hat in dem bald folgenden Trauerspiel des Kaisertums eine wichtige Rolle als Helferin des Papstes gespielt. Heinrich durchzieht siegreich Tusszion. Florenz und Pisa macht er zu Reichsstädten. In Florenz, wo der Kaiser mit Jubel empfangen wird, erscheint der Papst. Der Kaiser belehnt ihn mit Spoleto und der Markgraf Camerino. Dann rufen ihn unheimliche Nachrichten nach Deutschland zurück. Der Salier hat von einer gewaltigen Verschwörung Kenntnis erhalten. Herzog Welf von Kärnten, der todkrank auf seiner Burg Bodmann am Bodensee liegt, enthüllt dem Bedrohten aus der Not seines Gewissens heraus den Anschlag. Heinrich soll ermordet, Konrad von Bayern aber Kaiser werden. So hat doch einer der Reichsfürsten dem Kaiser für seine christlichen Tugenden gedankt. Es muss Heinrich gewesen sein, als wenn auf einmal aus einem Wald, in dem man lange vergebens gerufen, ein Widerhall erschallt. Er sieht jedoch zugleich den Abgrund, an den sein Kaisertum bei all seiner Frömmigkeit und Seelengröße geraten ist. Der Kaiser bricht auf. Vorher verlobt er noch seinen Sohn Heinrich mit Bertha, der Tochter des Markgrafen Otto von Savoyen und Turin, einer merkwürdig bescheidenen Braut, wenn wir an die byzantinischen Prinzessinnen der Ludolfinger denken. Zurückgekehrt greift Heinrich mit verbissener Energie an. Den eigentlichen Anstifter der Verschwörung, den Erzbischof Gippard von Regensburg, kann er gefangen nehmen. Die Verschwörung bricht zusammen. Noch in demselben Jahr stirbt Welf, ebenso Konrad, als Flüchtling bei den Ungarn. Gottfried, der wieder Verzeihung erhält, darf zu seiner Gattin zurück. Der Kaiser blickt mit Sorge in die Zukunft. Überall sieht er Schwierigkeiten. Die Sachsen sind ihm gram. Der Salier fördert den Erzbischof Adalbert von Bremen, der mit seinem Kirchenbesitz wie ein Keil im Fleisch des Herzogtums Sachsen steckt. Die Kirche des mächtigen Mannes wächst immer mehr in das Land der Wagrier und Abutriten in Holstein und Mecklenburg. Aber jeder Zehnt, den er von da holt, entgeht irgendwie dem sächsischen Herzog als Tribut, und der sächsische Grenzadel ist über diese Christianisierung, die auf Einverleibung zielt, wenig erbaut. Denn immer wieder hatte er aus dem Slawenland Beute und Sklaven geholt und an den hin und her flutenden Kämpfen seine kurzsichtige Freude gehabt. Nun geht das alles zu Ende, denn dieser Adalbert von Goseck, dieser Thüringer, der gerne Patriarch des Nordens sein möchte, macht die Heiden zu Christen. Adalbert ist fieberhaft um sein Erzstift bemüht. Sein Grafenerbe von 2000 Bauernhöfen hat er der Bremer Kirche geschenkt, er möchte sie mit der von Rom gleichsetzen. Aus eigenen Mitteln baut er den steinernen Dom von Bremen. Weinberge sollen an der Elbe entstehen, prächtige Obstgärten. Es ist, als ob der gewaltige Kirchenfürst, der bis nach Island und den Orkneyinseln, ja selbst bis Grönland als Kirchenherr gebietet, dem das fremde Ostschweden Zins zahlt, auch der Natur gebieten wolle, dass sie in seinem Lande so blühe wie in dem sonnigen Italien. Schade, dass die nüchternen Sachsen so wenig Verständnis dafür haben. Sie sind auch in Harnisch darüber, dass der Kaiser sich immer mehr in Goslar festsetzt, sich eine Pfalz hier erbaut und sie durch Burgen schützt und ringsum seinen Besitz vermehrt. Mit dieser Stadt, in der Heinrich fünfmal Weihnachten gehalten hat, besitzt er auch den wertvollen Rammelsberg, der voll von Silber steckt, dessen Bergwerke einen steigenden Ertrag aufweisen. Auch jetzt geht der Kaiser nach der rasch niedergeworfenen Verschwörung in sein Liebesgoslar, wohin er den Papst, seinen treuen Freund, bittet, ihm beizustehen in seiner Seele Einsamkeit und Enttäuschung. Aber es kommt wie beim letzten Otto II. Unglücksnachrichten vom slawischen Kriegsschauplatz. Der sächsische Heerbann ist bei Pritzlawa an der Mündung der Havel von den Wenden aufgerieben worden. Heinrich ist gebrochen, also auch die Grenzen bedroht. Ein schweres Fieber erfasst ihn, es geht zu Ende. Seiner sanften Gemahlin vertraut er das Reich an, gewiss nicht ohne die schwersten Sorgen. Dem Papst aber legt er den erst 6-jährigen Sohn Heinrich ans Herz. Seinen Feinden verzeiht er. So stirbt er am 5. Oktober 1056 als Clunia Zensor, der er seinem Herzen nach immer gewesen, auf dem sächsischen Jagdschloss Botfeld im Beisein des Papstes, noch nicht 39 Jahre alt. Er mag in ähnlicher Verzweiflung gestorben sein, wie es von einem anderen Idealisten auf dem Kaiserthrone, Joseph II., der in der Richtung seines Strebens sein Antipode gewesen ist, berichtet wird. So geht ein Leben zu Ende, dem es beschieden war, aus seiner Veranlagung heraus das gewaltige Fundament, das sein Vater gegründet, selbst zu erschüttern. Heinrich musste seiner ganzen Art nach in der Welt Schiffbruch leiden. Denn die Grundsätze, nach denen ein Reich regiert werden muss, sind nicht dieselben, mit denen man das Heil der Seele erringt, sind anders als die Wege eines Heiligen zu Gott. Die Tragik dieses Lebens aber liegt in der Zerrissenheit seiner Arbeitskraft zwischen ehrlichster und schwertgewaltiger Sorge um das anvertraute Reich und seiner Sehnsucht nach Läuterung der Kirche und einem heiligmäßigen Leben. Sein Kind aber hat, zum Manne gereift, die Ernte der väterlichen Saat einbringen müssen.